es war einmal. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu unserer Sendung Es war einmal. Heute mit dem Thema Neujahrsvorsätze. Neujahr, das magische Datum für gute Vorsätze, nur noch wenige Tage und Stunden, dann ist es soweit. 2008, adieu, hallo, 2009. Neues Jahr, neues Glück, neues Anfang, neue Träume, neue Hoffnungen, neue Wünsche, neue Pläne, neue Vorsätze, Neujahrsvorsätze. In wenigen Tagen werden sich Millionen von Menschen vornehmen, im neuen Jahr einiges anders zu machen. Fast jeder hat schon einmal werkweise gute Vorsätze gefasst. Und Hand auf Herz, als nach den Feiertagen der Alltag wieder Einzug hielt, waren die großen Worte ganz schnell vergessen. Wir, die Redaktion von Es war einmal, haben für euch einige Tipps gesammelt, die euch dabei helfen sollen, eure Vorsätze in die Tat umzusetzen. Schluss mit dem Chaos. Möchtest du wieder mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben? Dann musst du dein Leben entrümpeln. Oft tragen wir Gewohnheiten mit uns herum, die uns unnötig Energie kosten. Sich auf das Wesentliche konzentrieren können, Entspannung auch im Alltag erleben, Zeit haben für Dinge, die uns wichtig sind oder interessieren. Genau das sollst du es zu deinem Ziel machen. Vergiss dabei nicht, für eine erfolgreiche Veränderung ist es wichtig, dass die Motivation aus dir selbst kommt. Frag dich also, ist das wirklich mein eigener Wunsch? Schreibe dir deine Ziele auf. Dann kannst du herausfinden, was dir dabei am wichtigsten ist und die Liste denen entsprechend ordnen. Das heißt, Prioritäten setzen. Nimm dir eins nach dem anderen vor. Durch das Erreichen von kleinen Etappenzielen erlässt du Erfolg. Erfolg ruft einen Dominoeffekt hervor. Du willst mehr Erfolg. Das Ausschreiben eines Neujahrsvorsatzes bietet viele Vorteile. Du kannst ihn nicht vergessen. Du befasst dich während des Ausschreibens intensiv mit diesem Vorsatz. Der Neujahrsvorsatz bleibt durch das Ausschreiben im Unterbewusstsein gefestigt. Du kannst das Ziel an die Wand hängen und den Erfolg Tag für Tag überprüfen. Setze dir machbare Ziele. Das bedeutet, dass du deine Vorsätze erstmal so formulierst, dass du selbst aus eigener Kraft sie erreichen kannst. Auch solltest du genau wissen, was du dafür tun kannst. Viele Menschen scheitern bei ihren guten Vorsätzen, weil sie sich viel zu viel auf einmal vorgenommen haben. Bedenke, ob das Ziel im neuen Jahr auch realistisch ist. Bleibe ehrlich. Bedenke aber auch, nur wenn du dir Großes vornimmst, kannst du auch Großes erreichen. Nur von einer Veränderung zu reden, ist schön. Eine Strategie mit Etappenzielen effektiver. Auch der längste Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Motiviere dich mehrfach im Jahr, indem du kleine Teilziele setzt und den jeweiligen Erfolg herauskontrollierst. Du wirst sehen, wie du so langsam aber sicher deinen Neujahrsvorsatz umsetzt. Beginne mit der Umsetzung bereits am 1.1. Der große Vorteil des Neujahrsvorsatzes ist das Startdatum. Warte also nicht mit der Umsetzung deines Neujahrsvorsatzes. Beginne sofort am besten schon an ersten Tag des neuen Jahres. Aber vergiss nicht, alle einfach ist es wert, wenn du es geschafft hast, ein paar Wochen durchzuhalten, kann dein Ziel zum Selbstläufer werden. Psychologen vermuten, dass es etwa 3 Wochen dauert, bis etwas zur Gewohnheit wird. Belohne dich. Häufig ist es nicht einfach, einen Vorsatz umzusetzen. Denn Gewohnheiten zu verändern, stresst und belastet oft. Deshalb motiviert es, für die erreichten Etappenziele kleine Belohnungen einzuplanen. Öfter mal Silvester. Silvester ist natürlich ein klassischer Termin, der sich für große Veränderungen anbietet. Trotzdem, es spricht nichts dagegen, einfach öfter im Jahr ein symbolisches Silvester einzulegen. Schließlich gibt es viele günstige Momente, um das Leben neu zu ordnen. Neujahr Vorsätze. Mit dem Rauchen aufhören. Gesünder leben. Sport treiben und abnehmen. Mehr Buch und Kino, weniger Fernsehen. Sich mehr Zeit für Familie und Freunde nehmen. Dem Chef, der Chefin endlich einmal die Meinung sagen. Mehr Geld verdienen. Geld sparen. Die Zeit nutzen, statt durchschlagen. Ein neues Hobby anfangen. Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und mehr lachen. Mehr lachen. Ja! Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Bis nächste Mittwoch bei Es war einmal. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.